Kundgabe 7897. Empfangen am 21.05.1961. Pfingsterlebnis. Das Pfingsterlebnis, das meine Jünger hatten, kann sich bei euch allen wiederholen, denn allen habe ich meinen Geist verheißen mit den Worten: Ich will euch den Tröster senden, den Geist der Wahrheit. Es war nicht nur ein einmaliges Erleben, das nur meinen Jüngern zugedacht war, sondern es strömt mein Geist immer wieder den Menschen zu, die sich mir innigst verbinden und meine Geisteskraft erbitten. Und jeder kann also des Geistes Kraft auch in sich spüren, indem er erleuchtet wird in seinem Denken, indem ihm verständlich wird, was ihm zuvor unverständlich war. Denn mein Geist schenkt Klarheit und Licht, weil er die direkte Ausstrahlung von mir ist, der ich das Licht von Ewigkeit bin. Es ist also die Ausgießung des Geistes über meine Jünger nichts Einmaliges gewesen, aber es war das erste Mal, dass dieser Vorgang stattfand, weil vor meinem Kreuzestod es nicht möglich war, dass mein Geist einen Menschen erfüllte, der noch nicht die Erlösung gefunden hatte durch das Blut Jesu Christi. Solange die Menschen noch mit der Urschuld behaftet waren, konnte diese innige Bindung mit mir nicht vor sich gehen. Es stand die Schuld der Abkehr der Wesen von mir noch zwischen dem Menschen und mir. Und es war nicht möglich, dass in eine schuldbelastete Seele mein Geist einstrahlen konnte. Als dann das Erlösungswerk vollbracht war, war auch der Weg der Rückkehr zu mir für jeden Menschen frei. Und nun war es auch möglich, dass ich die Seele durch die Liebe so gestalten konnte, dass die Erweckung des Geistes zum Leben stattfand, dass der Geistesfunke im Menschen dem Vatergeist von Ewigkeit zustrebte und eine innige Bindung des Menschen mit mir das Überströmen meiner Kraft ermöglichte, dass mein Geist dessen Seele erfüllte und in ihm helles Licht entzündete, dass der Mensch nun von innen heraus belehrt wurde, in aller Wahrheit, dass die göttlichen Fähigkeiten, die in ihm schlummerten oder verschüttet waren durch seinen einstigen Sündenfall, wieder zum Vorschein kamen, dass alle diese Fähigkeiten ungewöhnlich stark hervortraten und die Einigung mit mir bewiesen, dass sie also nun auch das göttliche Wesen dessen unter Beweis stellten, der die Einigung mit mir vollzogen hatte. Die Jünger also konnten nun reden, denn sie waren geisterfüllt. Sie konnten Wunder wirken, Kranke heilen und auch in das geistige Reich Einblick nehmen. Sie waren nun echte Verkünder meines Evangeliums, denn sie erkannten in sich die Wahrheit, sie wurden von meinem Geist gelenkt und angetrieben, zu reden nach meinem Willen. Sie waren von der Kraft des Geistes erfüllt, wie ich es ihnen zuvor verheißen hatte, dass ich bei den Meinen bleiben werde, bis an der Welt Ende. Und diese Verheißung galt nicht nur meinen Jüngern, sondern allen Menschen, was schon aus dieser Verheißung selbst hervorging. Immer wollte ich die Menschen beglücken, immer wollte ich meinen Geist ausgießen, immer den Menschen die Wahrheit zuleiten, was nur durch meinen Geist möglich war. Doch wie wenig ist mein Wort verstanden worden, wie wenig wird dieser Verheißung geachtet und darum auch nicht die Ausgießung des Geistes angestrebt, wenngleich ihr alle sie erleben könntet. Doch ich habe auch eine Bedingung daran geknüpft, dass ihr an mich glaubet und meine Gebote haltet. Denn die Ausgießung des Geistes ist gleich einer direkten Offenbarung und ich kann mich nur dem offenbaren, der in der Liebe lebt, der also durch die Liebe den Geist in sich zum Leben erweckt. Verstehet es, dass mein Geist euch einführet in alle Wahrheit, dass ich selbst als die ewige Wahrheit mich offenbare. dass ich euch ein Wissen zuleite, dass ich euch von innen heraus belehre. Und so auch habe ich meine Jünger belehrt. Ich gab ihnen das Vermögen, alles zu erkennen, was ich zuvor ihnen unterbreitet hatte, und dann auch diesem Erkennen gemäß mich selbst und mein Erlösungswerk den Mitmenschen zu verkünden. Denn sie sollten um meinen Willen wissen und um die Ursache ihrer Unseligkeit sowie das Ziel, das ihnen von mir aus für ihr Erdenleben gesetzt war. Sie mussten also selbst um alles wissen, um nun wahrheitsgemäß auch die Mitmenschen zu belehren. Und so auch erfülle ich heut wieder meine Jünger mit meinem Geist und sende sie erneut hinaus in die Welt, weil auch nun wieder die Menschen wissen sollen, um meinen Willen und um alles, was vor ihnen liegt. Es soll ihnen erneut das Evangelium der Liebe verkündet werden von meinen Dienern, über die ich meinen Geist ausgieße, auf dass sie ihres Amtes walten können, das ich selbst ihnen zugewiesen habe. Denn es ist die Zeit des Endes, und es müssen die Menschen um die Wahrheit wissen, die nur ich selbst ihnen geben kann, durch meinen Geist, der jene erfüllt, die bereit sind, mir zu dienen, und die ich erneut hinaussende in die Welt, bevor das Ende gekommen ist. Amen.